einstürzende Neubauten. Again. Welcome, welcome, welcome in our rehearsal room in Berlin, Berlin Wedding to be specific. We're playing a couple of songs and it is the 1st of April 2026, which is our 46th annual stage jubilee. On the 1st of April 1980, we played the first concert under the name Einstürzende Neubauten. It's a miracle that we're still around, and it's a miracle that 46 years later we're able to play to whatever, several thousand people around the world via screen. So let's hit a couple of songs. Maybe there's some gaps in between when we have to change instruments. Also, we don't have the same instruments here as on stage. We don't have the jet turbine because it's too heavy to transport right now. We're going to take it on tour, but right here we are not able to set it up. But everything works. So here we go. Über Vaterland Verräter und Mutterkorn Blumenblau. Hier kommen die Wüsten Töchter und Schlangensöhne. Meine Familie, haargenau. Sie kommen von den Dächern und sie kommen von unten heraus. Und hier kommt Ten Grand Goldie. Will she pay by card? Yes, here comes Ten Grand Goldie. This is and depart. Mama, ist das so richtig? Kapit Sapatalim. Am Boden zerstört. Would you like some tea? Here comes Ten Grand Goldie. A coin worth for plants. Yes, here comes Ten Grand Goldie. Now it can fix your pants. Guten Morgen, Tag Anbrecher, es klappt wie groß. große Schere. Aber sie kommen von unten herab. Sie machen ihre eigenen neuen Regeln. I can telepathically hear you applauding in your living room. Next one, called Ist Ist. We have to take, Josefine has to take off the spring that she has been playing and put it to the side, and then she's going to change back to her main instrument, which is an electrical bass guitar. Thank you, Josefine. Yeah. Here we go. Thank you. Thank you very much. Frisch renoviert, die Wände verputzt, einen neuen Ton ausprobiert. Strophen abgezogen, einen Wandschrank als letzte Zuflucht präferiert. Einen Durchbruch nach draußen geschlagen, eine Öffnung ins Freie initiiert. Die verbrauchten Metaphern hab ich im Giftmüll entsorgt. Mit neuen und benutzten ausreichend vorgesorgt. In der Makulatur hab ich die richtigen Zeilen gesucht. Vor und rückwärts abgekratzt und verblutet. Den Herrgottswinkel wiedergeräumt. Offene Weite, nichts von heilig. Unser Lied neu möbliert. Ein paar Sitzgelegenheiten aus den 60ern, aufgepolstert, restauriert. Ein großes Bett ist neu bezogen, freischwebend installiert. Wir werden auf der Dachterrasse warten, Abholung garantiert. Unsere Kinder werden hier wohnen, gut mit gut und uns. Was immer sie an Neuem finden, was immer sie hier weiterbringt. Um Himmels Willen, keinen Gott. Nice. So, the next one is called Grazadam, and it features very much this shopping cart standing here in the middle of the room. Grazadam is the the street where I come from, which is the last remaining architectural artifact of National Socialist family architecture, 1 kilometer long. And in every house there's an air raid shelter. Okay, we're waiting for Rudy. No, the people out there are waiting for you. We are not waiting. We can use a break right here. People out there. What is this nice sound? What is it? Not bad. Something is there. You don't know. Oh, it's Rudy. He fooled us. Yeah. Good. Here we go. The war debris mountain to the Stadt Autobahn. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Coal heating, laundry room in the attic, air raid shelter. The Senate stockpiles briquettes for a rainy day. Tratsadam. Tratsadam. Tratsadam. Our apartment also right at the top. I cannot sleep on the other side of the street. People in costumes make a racket. They're drumming and they're yelling. It's supposed to be something festive. A festively costumed tamoy. Tratsadam. Tratsadam. My brother is there, like me, the window of child. I'm annoyed because it's all going on beneath the window of my little sleeping sister. The police arrive. People scatter. God said, Tratsadam. Directly in front of our window falls a curious man. Made one step too many, drops straight down from the roof. A parachutist in full astronautical gear. pavement without a shoe. An ambulance, an ambulance trots along, trots along. More jumpers hit the ground, kick themselves back up again. It's not possible, he hadn't reached the bottom yet. So they try over and over and over to drop from low altitude, but have long since hit the bottom. Enjoy. Tatsadam. Tatsadam. Tatsadam. Suicide with a gas oven blasts a hole in the facade. Tatsadam. Trains and death travel by night beside the rain gutter across. My little sister, Frieda now, Tatsadam, Tatsadam, Tatsadam. Next one is a song that we originally wrote for a German film called Sonnenallee, and it was meant to be for a love scene in that film. And that's why the song is called Sabrina. But when the director and the producer come to see us in the studio, they heard the song in the car, and they said, "You took it too serious. You just took it too serious." So we wrote a different song for them, and we got this one back and used it for ourselves, and we were so happy to have it back. It's not the red of the dying sun, the morning sheet's surprising stain. It's not the red of which we bleed. The red of Cabernet Sauvignon, a world of ruby all in pain. It's not that red, it's not that red, it's not that red. It's not as golden as Zeus' famous shower. It does not at all come from above. It's in the open, but it doesn't get stolen. It's not that gold. It's not as golden its memory. Oh, the age of the same name. It's not that gold, it's not that gold. It's not that gold, it isn't gold at all. I wish this would be your color. I wish this would be your color. I wish this would be your color. Your color, I wish. Jetzt das nächste Stück. Müssen wir? Ja, jetzt bauen wir um. Ne? We have to change one piece of the drum set. Was? Live während wir spielen. Live während wir was? Live passiert das während wir spielen. Ja, ja. Live passiert das live. We have roadies, etc. That will take care of it. Even in the time that Woody is playing, but right now we have to improvise. So. Are there some people, Lucas? Good. Just some people that live in Wedding and not internationally, right? Lucas says no, no international people, just local people watching us. So, kommen Sie wieder, Herr Wilsdorf? Oh, gut, danke. Über dem lauen Gelände das langsam verschwindet, so nur Phantomschmerz bringt. Es dringt kaum hörbar ein fieses Lachen aus der roten Infobox, und in den Gräbern hört leise rotiert. Alles nur künftige Ruinen, Material für die nächste Schicht. Love. starren Blick in Richtung Trümmer. Hinterher die Zukunft auf der Türm. Steigt sie langsam immer höher. Übersieht letztendlich das ganze Land. Was ist die Befindlichkeit des Landes? Was ist die Befindlichkeit des Landes? Was ist die Befindlichkeit des Landes? Was ist die Befindlichkeit des Landes? This would be a place where the Jet Turbine will be played, but because it's not here, Blue is gonna play it on the shopping cart. Des Geschehens Novembergrau, ständig Nieselregen. Komm mit. Über die Vögel, die Wolken zum Höchst. Ich hab die Strahlenkrone aufgesetzt, Corona. Spiegelnd darin mein leuchtendes Haupt. Du sollst mein Beifahrer sein, im Fahrtwind stehen, im Sonnenwind. In schimmerndem Gold, in Purpur gehüllt. Durch Gefahr führt unser Weg und Bilder von Bestien. Komm auf meine Sonnenbarke. Auf meine Sonnenbarke. Im rötenden Osten öffnet Aurora Rosentore. Es fliehen die Sterne. Sichel des Mondes vom Rand her verblasst. Steil ist am Anfang die Bahn im Morgen. Schwindelnd hoch in der Mitte des Himmels. Jäh neigt sich am Ende der Weg. Komm auf meine Sonnenbarke. Komm auf meine Sonnenbarke. vertrieben. Durch rasende Flammen, verzehrende Glut. Überall reißt die Erde auf. Selbst in die Unterwelt dringt durch Spalten Licht. So, we are so old, I mean, myself, I am so old, that every now and then I get up and I find out another one of my friends is dead. And that's why we decided to play this. I should talk more about dead people. No. About the youth. About youth? About youth. Story. Jugend. But I haven't started anything about Jugend, so why can you say I should continue talk about youth? Yeah, well, fact is, Andrew is actually the oldest. Yeah, I'm the youngest. You're the youngest, okay. So, hier ist alles unverändert. Es sieht aus wie

That's all. You can show that. You can see it. Next is going to be played. Next is going to be played on the pipes there. So you have to put the right length at the end of the pipe. You know, when we're playing these pipes here, right, since I can't remember when. That's why somebody recently called us the Proto Blumen Group. Since the Luftveränderung. Since the Luftveränderung. Since the beginning of the 20th. Since, I think, wir spielen die seit Beginn der Luftbrücke. Okay, already before. Ja. So, das war das. Bitte schön. Jetzt nicht wieder mein Konto umstoßen. Danke. Okay. Senor Rudy and Senora Josefine, they are playing and I'm singing. And someone is coupling. Okay. Ja, und kein Winkel, bitte. They built a ship each winter time for launch to sea before the storm. They don't just go from A to B, they go around. Out there's always a construction site, a Starbucks, and yet another Guggenheim. Yumi knows what Miu wants, Miu knows what Yumi wants, and it's granted. On the hotel key, a phone line, a laptop, and a box of tangerines. They turn houses into homes where earthquakes live with car alarms. Mature, mild mannered. They gift each other a thousand names and take them off again, like excessive jewelry. Yumi knows what Miu wants, Miu knows what Yumi wants, and it's granted. They defend each other against the past. If the future isn't bright, at least it's colorful. So burn the ship, come spring. They fail, fail and try again. Fall off a cliff, succeed, and fall, yes, fall again. Status quo. They don't use a word once dropped it might break. They do not say that they have love. For who can say we were killed yesterday? Drin so, ne? Ja. Es war für mich waren die Pipes viel zu leise. Ja. Ich konnte es konnte. Ja, ich konnte die Call lauter machen. Ja. Also, we are on the next one. So lecker, viel an den Rändern ins Leere gestarrt, viel zu lang auf die Unterseite, auf die Unterseite des Teppichs geschaut, erkannt das Sehnen, die Knoten hält, damit sich oben ein Bild ergibt. Die großen Löcher sind zugedacht, schlecht verhäkelt auf Verdacht. Mit Annahmen nur scheinbar, scheinbar tragfähig gemacht. Komm hoch, komm rüber, bleib hier, bleib weiter. Trau dich aus der Unterwelt. Ole, neu verknüpft, nicht neu verhandelt. Wir klinken uns aus der Entwicklung. Wir klinken uns aus der Evolution. Vorwärts, rückwärts, in allen Schatten und Denk- und Möglichkeiten. Wir üben das Neue ganz außerhalb, außerhalb der Biologie als Sinnwesen. Viel Wesenheiten nicht determiniert, wo vorher keine Tür war. Da mach ich dir jetzt auf. Olé, olé, stützen müssen. Ja, da Stunde 7 Minuten. Nicht in Rudis Richtung. Hast du dein Dings drin? Ja, gut. I was in a crater. Pockmarked fields on either side. I was meant to be all safe. How did I die? How did I die? Or did I? En ce saut de crispation, mon corps soudain, comme voulant engloutir dans la terre. How did I die? How did I die? Or did I? Didn't I die at all? I fell into a ditch. Inside an A70, on the end facing, Mephisto is his name. How did I die? How did I die? Or didn't I? Ein schwarzes Biest, ein Splitterregen, über den Bäumen zerspringt und niedergeht. How did I die? How did I die? Or didn't I? Didn't I die at all? Has been swept away. The woods and roads have vanished like chalk wiped from a board. Of the rest, nothing remains but gray smears where stone walls have tumbled together, confused mass of troubled earth. Columns of muddy smoke spurred up continually as high explosives tear deep into this altered area. How did I die? I fell from the sky, or didn't I? I filled my mouth with water so the bullet could succeed. How did I die? How did I die? Did I die by my own hand? Or did I? How did I die? Or didn't I die at all? We didn't die. Während des Konzerts zerbrach eine Tasche. Meine Güte. So, and now for something completely different. Am Schluss bist du wieder davon gezogen. Das war aber richtig. Richtig war es nicht. Doch, es muss anziehen. Nee, du bist davon gezogen. Ich bin davon gezogen. Ja. Vor allen anderen. Im very last. Nee, meine letzte Phrase ist verunglückt. Ach so, okay. Ist das Mikro an hier, Boris? Nein, noch nicht. Nee, sonst war super. Ja. Bis auf ich. Also auf Anfang. Am Anfang. Ganz jetzt aber. Ja, bitte. Meine Lupe ist da, ja. Meine Lupe ist da, ja. Und noch nicht keinen Kraft machen, nicht bewegen. Aufgebrachten Massen quer durch die Wildnis am Ende angekommen warte lange schon am Eingang stumm und ohne und gäbe es ungeheure Wassermassen. Ich weiß, du nimmst an keiner Flut mehr teil. Selbst wenn es heute noch Meteore regnet, du bist ganz einfach nicht mehr dabei. Ich werde heftig an den 22 Wurzeln reißen, bis die obere Welt sich regnet. Ich erhebe meine Gegenstimme, bis aus dem Säuseln die Antwort mir weht. Thank you. So far, we're gonna drink a glass of champagne now for the actual festivity. And then we're going to play one more song. Station. People stayed, yeah, they didn't go over. Good. More light because no, of the camera. No, you stand in front of camera and we make. Yeah, sure, because of das the muss from the, yes, from the whole page. Kommt from the Könnt ihr das bitte wegräumen jetzt? Das hier, weg. Das kann weg. Josephines Mikroständer kommt auf die andere Komm, Seite. Das mache ich, du machst das andere. Du machst das andere. Ja. Ja, unter der ganz, ganz unten. Habt ihr gehört? 5000 people watching. Sehr gut. Gut. Sehr gut. Embo von 800.000 Lesenden. 5000. Wie viel? 2000? Gucken zu. Nein, 5000. 5. Nein. Embo. Das ist aber süß. Möchtest du auch so? Ja, das finde ich ganz toll. Genau. Rudi und ich haben das. Wo sind die Kameras hier? Are they on? Sure. Ja, alles ist an. 9. Ach so. Ach, this one. Brauchst du deinen Ständer wahrscheinlich? Warte, ich sollte mal ins Licht. Ach so. Sollen wir zeigen, ja, weil ich wäre so dunkel da hinten, wie in der Nacht am Abend. Aaron, is that right so to show the geotard thing? Like. Yeah, okay. Also ich kann es eigentlich auswendig, aber vielleicht hier unten vorsichtshalber. Ja. Ich habe den hinten gestellt. Okay. Ja, sie kann ruhig weiter zurück, weil sie kann dann wieder auf den Monitor hören. Dann steht sie auf dem Sitzweg. Das ist okay. Now we have the right camera one you can focus on. Huh? Yes. So, hier, meine Damen und meine Herren. Have a glass of champagne. Okay, then somewhere. Yeah. I have not looked. Okay, the small one. Yeah. You take the mini ones? Yeah, we take the mini ones. So, where's the camera? Which camera is on? This one? Die kleinen, die bösen. Die Kamera ist an. So, everyone? Auf die Neubauten. Cheers. 46 Jahre, 46 years. Einsturz der Neubauten. Ich kenne sie noch. Oh, nice. Mostly old men. No, young men. Yeah. Yeah. Cheers. Not the oldest have to die the first. Jochen, wir zwei haben noch. Ah ja, okay. Prost, cheers. Ja, trinken. Vor den Vätern, nee, vor den Vätern sterben die Söhne, so heißt es. Ja. Nice. Mhm. Mm, lecker. Was war's der? Für Stefan? Ja, ist okay. Ah, jetzt ist die. Ah, super. Hier nochmal extra, junge Fühle. Super. Josie. It's so nice that you've been with us. That you're with us. Yeah. Makes us very, very happy. Dass ich bei Jochen da gerade. Ja. Willst du nicht die Kamera vielleicht sehen? Ach so, bei Jochen Bade. Ja. Da stehen jetzt die beiden Personen. Nee, nicht bei Jochen. Ja, ja, genau. Das hat mir dann noch ein paar Monate später auch geschickt. Ja, beide. Zuletzt nicht viel Platz haben. Yeah, for us, we are entirely happy that Josefina has joined us. It makes gives the band a whole new blossom. Wonderful. And sometimes when she plays, it is we think she has always been playing with us. It just sounds like it. She's completely embedded. Das stimmt. Ah, ich stelle das nicht auf dem Klavier ab, sonst fällt das nachher wieder runter. Ja. Du kannst auf dem anderen Klavier abstellen. Vielleicht können wir die doch nicht raus. Das ist später, ja. Was? Zur Seite, nach hinten? Ja. So, ich stehe auch. Lukas, for this piece is Josefina and me here. Ich gehe mal erstmal wieder in Position. He's playing bass and he's playing drums. Die könnten umfallen. Achso. That's all there is. So gut hier. Ich glaube so. Boris, kannst du mir einen Tick weniger Kompressor drauf machen? Auf der Feder, okay. Ja, weil, weniger. Weil viele nicht durchkommen, wenn ich zu erkennen. Er geht, meinst du? Meine ich. Regen. Meine ich. Hep, hep, hep. Gut, kannst du. Boah, alles ja. Und schon verdenkt. Ja, bang, ja, so soll es sein. Hey. Okay, dann. Zeitalter. Wir sind soweit, oder? Andrew, Ende Konversation. Wir wollen anfangen zu spielen. Bitte. Gut, gut. Gut. Alle da? Du auch bestimmt schon? Fertig? Alles gut. Na dann, versuchen wir es. Ich träum, ich triff dich ganz tief unten, der tiefste Punkt der Erde, mein Graben. Zwischen der Parband K2 und Everest, das Dach der Welt, dort kipp ich dir ein Fest, wo nichts mehr mir die Sicht versteht, wenn du kommst, seh ich dich kommen schon vom Rand der Welt. Es gibt nichts Interessantes hier, die Ruinen von Atlantis nur, aber keine Spur von dir. Ich glaub, du kommst nicht mehr. Wir haben uns im Traum verpasst. Du träumst mich, ich dich. Keine Angst, ich weck dich nicht, bevor du nicht von selbst erwachst. Übers Eis in Richtung Nordpol, dort werde ich dich erwarten, werde an der Achse stehen. Aus Feuer.